Hallo Fans, hier ist wieder Mickeys Hit Club. Los geht's mit den Girls von Bananarama mit I Heard a Rumor. Von Los Lobos stammt der Titelsong zum brandneuen gleichnamigen Film La Bamba. Und jetzt der Senkrechtstarter aus Hawaii, Glenn Madeiros mit seinem Supersong Nothing's Gonna Change My Love For You. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than you. Janet Jackson, Schwester des berühmten Michael Jackson mit ihrem sanften Hit Let's Wait a While. Und jetzt der absolute Wahnsinn in Mickeys Hit Club. Run DMC mit It's Tricky. Schon als Schauspielerin top, jetzt auch als Sängerin Extraklasse. Harry Belafontes Tochter Shari landet ihren ersten Hit. Das waren sie wieder, die Tops der Pops in Mickeys Hit Club. Natürlich wie immer nur in eurer Mickey Maus.